in der Technik heute Nacht Volker Tarke. Morgen ist Feiertag. Wir sind in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder da. Tschüss, gute Nacht.